Außerdem wussten die Karthager jetzt, dass die Römer Lügner waren. Selbst wenn sie ihre Stadt verließen, wie konnten sie darauf vertrauen, dass es danach wirklich Frieden gab? Vielleicht logen die Römer wieder. Vielleicht hatten sie längst geplant, die Karthager nach dem Niederbrennen ihrer Stadt zu versklaven. Und da die Karthager nicht versklavt werden wollten, beschlossen sie, zu bleiben und zu kämpfen, obwohl sie keine Schwerter, Katapulte und Kriegsschiffe mehr hatten. Schnell brachten die Leute Töpfe und Pfannen aus ihren Küchen und schmolzen sie ein, um daraus Schwerter zu schmieden. Sie zerlegten ihre Stühle, Tische, Betten und Türen und bauten aus dem Holz neue Katapulte. Ja, sie rissen sogar ganze Häuser ab, um an lange, starke Balken für neue Schiffe zu kommen. Allerdings benötigt man für den Bau von Schiffen und Katapulten nicht nur Holz, sondern auch elastische Seile. Wo sollten die Karthager Tauwerk auftreiben? Sie konnten ja schlecht lossegeln, um auf fremden Märkten welches zu kaufen. Dazu reichte die Zeit nicht. Also schnitten sich alle langhaarigen Bewohnerinnen und Bewohner, Männer, Frauen und Kinder, die Haare ab, um daraus Seile zu machen. Glatzen waren plötzlich extrem angesagt, sogar bei Mädchen wie Batbal und Saponibal und bei Frauen. Alle, die ein Schwert schwingen, ein Segel hissen oder ein Ruder halten konnten, schlossen sich der Armee oder der Marine an. So auch Saponibals Bruder Hannibal. Die Karthager waren wild entschlossen, ihre geliebte Stadt zu verteidigen und den römischen Tyrannen eine Lektion zu erteilen. Und wie, glaubst du, ist es ausgegangen? Leider nicht gut. Die Römer waren einfach zu stark. Ihr riesiges Heer unter dem Kommando von General Scipio besiegte die tapferen Karthager. Scipios Soldaten durchbrachen Karthagos Festungsmauern und strömten in die Stadt wie Wassermassen durch einen kaputten Damm. 6 Tage lang zogen sie durch die Straßen, töteten jeden, den sie sahen, und brannten alle Häuser nieder. Moderne Archäologen haben viele Spuren dieses schrecklichen Angriffs gefunden. Bis auf die Grundmauern verkohlte Gebäude, große, runde Steine, die von Katapulten geschleudert wurden, unzählige Pfeilspitzen und menschliche Skelette unter Trümmern. Schließlich befahl Scipio seinen Soldaten, das Töten zu beenden. Etwa 50.000 Überlebende wurden versklavt und nach Rom und anderswo verschifft. Dort wurden sie für ein paar Goldmünzen verkauft. So endeten Mädchen wie Saponibal, die glücklich und frei in ihren Dörfern gelebt hatten, als Sklavinnen in reichen römischen Familien. Ein paar Karthager durften in den umliegenden Siedlungen weiterleben. Hoffen wir einfach, dass Saponibals Bruder Hannibal dazugehörte, dass er in sein Dorf zurückkehren konnte und dass Batbal sich ihm anschloss. Beide waren bestimmt erschüttert über die Zerstörung Karthagos und über Saponibals Schicksal. Aber eines Tages würde sich die Lage bessern. Daran glaubten sie fest. Doch bis dahin war das Leben im Dorf schwierig, denn die Dorfbewohner mussten sehr hohe Steuern an Rom zahlen. Und weil der Feldherr Scipio den Wiederaufbau Karthagos verboten hatte, blieb die Stadt ein Trümmerhaufen. Wo einst Hunderttausende von Menschen zu Hause gewesen waren, lebten jetzt nur noch Spinnen, Skorpione und Eidechsen. Findest du dieses Ende auch ein bisschen frustrierend? Wir sind an Geschichten mit Happy End gewöhnt, stimmt's? Geschichten, in denen die Tyrannen und Lügner verlieren. Zwar sind die Fiesen in Actionfilmen und Büchern anfangs oft überlegen, sie lügen, betrügen und tricksen, aber dann kommt eine heldenhafte Gestalt daher, Spider-Man oder Wonder Woman, und am Ende gewinnen die Guten, gegen alle Erwartungen. Klar, am Anfang müssen es die Guten schwer haben. Es wäre ja langweilig, wenn sie die ganze Zeit Erfolg hätten. Würde Spider-Man seinen Gegner in den ersten 5 Minuten erledigen, dann wäre das kein guter Film. Der Bösewicht muss Spider-Man erst austricksen, ihn vielleicht sogar gefangen nehmen und ins sicherste Gefängnis aller Zeiten werfen, damit Spider-Man einen geheimen Ausweg finden oder Wonder Woman ihm zu Hilfe eilen kann. Erst im allerletzten Moment dürfen sie das Böse besiegen. In Filmen ist das fast immer so. Im wirklichen Leben leider nicht. Dort gewinnen manchmal die Schurken.